Das Hörspiel »Alte Frau im Grand Hotel« wurde 1953 produziert. Ja, Sie können sich wieder anziehen. Ist es etwas Ernstes, Fräulein Doktor? Ziehen Sie sich nur an, Frau Altendorf. Ich mache mir inzwischen noch ein paar Notizen. Wie lange leben Sie jetzt in Hamburg? Seit 1945, Fräulein Doktor. Wir kamen im Frühjahr hier an. Es war im März. Wir? Was wollen Sie damit sagen? Meine Tochter und ich. Sie ist jetzt 27. Im letzten Jahr hat sie ihr Studium beendet. Und Ihr Mann? Mein Mann ist tot. Er ist gestorben, kurz bevor wir Breslau verlassen mussten. Oh, das tut mir leid. Aber Sie werden verstehen, dass ich mir wenigstens ein flüchtiges Bild von den Verhältnissen machen muss, in denen Sie leben. Bitte erzählen Sie mir noch etwas über Ihre Wohnung. Wo wohnen Sie hier? Eine Wohnung? Wir haben nur ein Zimmer, meine Tochter und ich. Eigentlich ist es nur eine Kammer. Wir wurden dort eingewiesen. Ich werde einen Antrag stellen, dass Sie ein größeres Zimmer bekommen. Es ist wichtig. Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen, Fräulein Doktor. Darf ich mich... Aber natürlich. Bitte, hier ist der Stuhl. Danke. Ich habe schon oft versucht, ein größeres Zimmer zu bekommen, aber es war immer vergeblich. Nun, ich denke, das wird keine Schwierigkeiten machen. Aber zuerst brauchen Sie dringend ein paar Wochen Luftveränderung, Frau Altendorf. Für Ihre Konstitution ist das Hamburger Klima nicht günstig. Sie brauchen Höhenluft. Am besten wäre die Schweiz. Die Schweiz? Dann ist es also etwas mit meiner Lunge. So reden Sie doch, Fräulein Doktor. Kein wesentlicher Befund, nur eine kleine Affektion. Aber wenn wir nicht aufpassen, können Sie in ein paar Wochen eine Infiltration haben. Ja, ja, das sehe ich schon ein, aber ich bin eine arme Frau. Ich habe alles verloren. Mein Mann war Anwalt in Breslau. Ich bekomme nur eine ganz kleine Rente. Es ist ganz unmöglich. Meine Tochter ist noch in der Ausbildung. Sie sind doch in einer Kasse, nicht wahr? Natürlich, das ist doch Pflicht. Aber die Kasse wird mir keinen Sanatoriumsaufenthalt zahlen. In Ihrem Fall schon. Es gibt gewisse Vertragsheime in der Schweiz. Ich werde sehen, dass Sie in das Heim Waldfrieden in Montana kommen. Sicher, das wird gehen. Was haben Sie denn, Frau Altendorf? Montana? Sie sagten Montana, Fräulein Doktor. Ja, Haus Waldfrieden in Montana. Waldfrieden? Es ist eine Art Sanatorium, nicht sehr luxuriös natürlich. Eine Anstalt, sehr sauber und ordentlich. Sie werden sich dort wohlfühlen, bestimmt. Montana. Der Ort liegt in der Nähe von Arosa. Ich weiß, in einem Hochtal am Montanasee. Sie kennen diesen Ort? Ich war als junges Mädchen dort. Ich war damals 23 und gerade verheiratet. Es war unsere Hochzeitsreise. Sie erinnern sich so genau? Es war ein wunderbarer Juni. Wolkenlos beinahe, klar und heiter. Mein Gott, wie nah das alles ist. In welchem Jahr war das, Frau Altendorf? 1913. 1913. Das schien mir immer eine Ewigkeit zurückzuliegen. Und jetzt, da Sie das Wort Montana aussprechen, da merke ich, dass es erst gestern war, als wir in der Kutsche zum Hotel fuhren. Jetzt sehe ich sogar unser Zimmer wieder und den Frühstückssaal und den kleinen, buckligen Kellner, der uns immer bediente. Vielleicht können Sie das Hotel einmal besuchen, Frau Altendorf. Es ist ja nicht groß, dieses Montana. Da hinten. Ist das nicht schon Montana? Nein, das ist erst Kleisdorf. Es sind noch 10 Minuten bis Montana. Sie waren wohl noch nie dort, Madame. Oh doch, aber es war vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist nicht lange her, Madame. Wie meinen Sie das, nicht lange? Was passiert schon bei uns in den paar Jahren, wenn man davon absieht, dass die Farbe der Hotels erneuert wird oder das Postamt ein paar neue Schalter bekommt? Sie wohnen in Montana? Ja, allerdings nicht ganz freiwillig. Ich brauche die Höhenluft, Sie verstehen, nicht wahr? Früher, ja, da habe ich in Lyon gearbeitet. Ich bin ein Coiffeur. Vielleicht besuchen Sie mich einmal in Montana. Wo werden Sie denn wohnen? Im Royal, im Eden? Im Eden habe ich damals gewohnt, 1913, als ich mit meinem Mann hier war. Oh, das Eden ist immer noch das vornehmste Hotel. Ja, das ist sogar maximal ist das. Sie werden sich sicher sehr wohl fühlen dort, Madame. Man trifft auch die beste Gesellschaft im Eden. Nein, ich werde dieses Mal nicht im Eden absteigen. Ich möchte etwas ruhiger wohnen. Oh, ich verstehe. Dann werden Sie ins Paradiso gehen. Ich bewundere Ihren Geschmack, Madame. Oder haben Sie die Villa Splendid vorgezogen? Das wäre mir natürlich ein ganz besonderes Vergnügen, denn dann wohnten Sie ja direkt in meiner Nachbarschaft. Mein Salon, der liegt unmittelbar neben der Villa Splendid. Sie irren, mein Herr. Ich gehe nicht ins Splendid. Ich habe mich für etwas ganz Einfaches entschieden dieses Mal. Mir ist ein ordentliches Haus empfohlen worden. Es soll sehr ruhig sein. Gerade das Richtige für mich. Es ist eine Art Sanatorium. Ah, ein Sanatorium. Wie heißt es dann? Wie es heißt, Waldfrieden. Wie sagten Sie, Madame? Waldfrieden? Aber das ist doch nicht möglich. Waldfrieden. Diese alte, baufällige... Oh, verzeihen Sie, Madame, ich war allerdings lange nicht draußen. Ich glaube, das Haus ist ganz renoviert worden. Ja, natürlich. Ja, jetzt erinnere ich mich. Man hat einen neuen Flügel angebaut. Oh, wir sind angekommen. Da sehen Sie. Der Montanasee. Auf dem Wasser sind schon Segelboote. Und dort hinten ist die kleine Föhrenallee. Und da drüben auf dem Berg... Das Eden. Wir sind da. Darf ich Ihnen in den Mantel helfen? Oh, was für ein wunderbarer Pelz. Ach, verzeihen Sie, das ist nicht mein Mantel. Er gehört der Dame, die vorhin in den Speisewagen ging. Hier, der Trenchcoat gehört mir. Der Trenchcoat? Ja, ja. Ich weiß, er ist schon ziemlich alt. Aber er ist unglaublich praktisch. Vielleicht ist es ein Spleen von mir, aber ich kann mich einfach nicht von ihm trennen. Darf ich Ihnen... Nein, danke. Ich nehme den Mantel über den Arm. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen, Madame. Ich hoffe, Sie besuchen mich einmal in meinem Salon. Gern, wenn ich Zeit habe. Ich könnte Ihnen ein paar wichtige Ratschläge geben. Sie könnten ja viel jünger aussehen, wenn Sie wollen. Bestimmt. Das ist nur eine Frage der Frisur. Hier da die Löckchen über der Schläfe zum Beispiel. Die sollten Sie nach oben kämmen. Der Scheitel, der sitzt ja viel zu hoch. Ja, ja. Oh, verzeihen Sie, ich wollte mich nicht aufdrängen, Madame. Leben Sie wohl. Ich wünsche Ihnen eine gute Erholung. Danke. Es hat sich gar nichts verändert. Sogar die Schilder am Bahnhof sind dieselben geblieben. Die drei Tannen auf dem gelben Plakat und der See auf den Schildern der großen Hotels. Es ist alles wie damals. Montana! Verzeihen Sie bitte, könnten Sie mir sagen... Sie wollen ins Fremdenheim Elisabeth, gnädige Frau? Nein, ich wollte nur wissen... Eine wundervolle Lage am Wald, etwas außerhalb. Das Hotel hat eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Schon, schon. Es ist vor 2 Jahren ganz renoviert worden. Ich suche den Boy vom Sanatorium Waldfrieden. Wie? Sanatorium ist gut. Sie meinen wohl das Erholungsheim. Ja, ist denn kein Boy da? Vom Waldfrieden? Die Gäste dieses Hauses gehen lieber zu Fuß. Obwohl, nun, eine gute halbe Stunde muss man schon laufen bis da hinaus. Aber wie komme ich denn jetzt mit meinem Koffer dorthin? Na, steigen Sie nur ein. Ich nehme Sie schon mit. Ich muss sowieso noch zur Molkerei, da ist es auf dem Weg. Bitte schön. Ja, ja, ich komme ja schon. Nicht mal einen Augenblick darf man sich hinlegen. Unverschämtheit, ausgerechnet in der Liegestunde. Sie wünschen? Ich bin Frau Altendorf. Ja? Ich komme aus Hamburg. Ich bin zu einer Kur hierher geschickt worden. Für 8 Wochen. Dies ist doch das Sanatorium Waldfrieden. Dies ist die staatliche Lungenheilstätte Waldfrieden. Wenn Sie die suchen, sind Sie richtig. Zeigen Sie mir mal Ihre Einweisung. Bitte. Altendorf, Mathilde, Witwe des Justizrats Dr. Karl Altendorf, 61 Jahre alt. Gesundheitsamt, Waldfrieden, Montana. Ja, es ist in Ordnung. Sie können eintreten. Aber seien Sie nicht so laut. Durch Ihre Klingelei haben Sie beinahe das ganze Haus aufgeweckt. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Das Weitere erfahren Sie nach der Liegestunde. Sie können jetzt erstmal Ihre Sachen einräumen. Tag. Oh, Verzeihen Sie. Ich dachte, das wäre mein Zimmer. Es muss ein Irrtum sein, dass man mich hier eingewiesen hat. Na, das hat schon seine Richtigkeit. Die Hess macht keinen Fehler, die nicht. Das ist ein Aas, die Hess. Vor der müssen Sie in Acht nehmen. Der Prof ist besser. Wenn Sie was haben, dann gehen Sie immer zum Professor. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Ach so, es passt ihm wohl nicht, dass Sie kein Einzelzimmer haben, was? Na, freuen Sie sich lieber. Wenn man hier ein Einzelzimmer hat, da behält man es auch für immer, wenn Sie das verstehen. Ich kenne mich aus, ich bin schon über ein Jahr hier. Bollmann heiße ich. Freut mich sehr. Mein Name ist Altendorf. Ich komme aus Hamburg. Ah, eine schöne Stadt. Bin ich früher oft gewesen, bevor mir das passierte. Mein Mann hat mich angesteckt. Der ist auch hier auf der Männerabteilung. Bei den Mahlzeiten sehen wir uns. Das Essen ist übrigens gut. Kommen Sie, wir müssen zum Café. Und seien Sie froh, dass Sie ein Zweierzimmer bekommen haben. Sie haben Glück gehabt. Die meisten wohnen zu Sechsen auf ihren Zimmern. Fast alles alte Leute. Sie sind einer der Jüngsten. Also, gehen wir? Einräumen können Sie später. Hier? Kommen Sie, setzen Sie sich. Hier sind wir etwas abseits. Hierher kommen nur mein Mann und der alte Schuller. Über den dürfen Sie sich nicht wundern, der ist nicht mehr ganz richtig. Aber er tut keinem was zuleide. Ta, da seid ihr ja. Mhm. Das ist Frau Altendorf, sie wohnt jetzt bei mir. Guten Tag, meine Dame. Es ist schön, wenn man einmal ein neues Gesicht sieht. Oh, Sie sehen wohl aus. Wir werden uns oft miteinander unterhalten, wenn es Ihnen recht ist. Sie ist eine Dame, man merkt es gleich. Vielleicht hat sie mich erkannt. Wer weiß, ob sie mich nicht früher mal gesehen hat, als ich Enrico Petroni hieß. Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen zu plaudern. Guten Tag. Das ist mein Mann. Guten Tag. Werden Sie lange hier bleiben? Oh, 8 Wochen. Das ist ziemlich lange, denke ich. 8 Wochen? Ah, dabei wird's wohl nicht bleiben. Der Professor gibt ja Zulagen. Ich soll da auch nur für ein Vierteljahr kommen und jetzt feiere ich bald das zweite Mal Weihnachten in diesem gottverdammten Nest. Ernst? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht so schlürfen. Hm. Du vergisst das immer wieder. Verzeihen Sie. Oh, es macht nichts. Bollmann, du wirst nie lernen, dich gut zu benehmen. Hm. Siehst du denn nicht, dass du einer Dame gegenüber sitzt? Es würde mich freuen, nach dem Essen ein wenig mit Ihnen durch den Park zu gehen, gnädige Frau. Park. Sei doch ruhig, Ernst. Vielleicht kennen Sie mich noch? Verzeihen Sie, aber ich weiß im Augenblick wirklich nicht mehr. Es ist der Sänger Schuller. Er muss früher sehr bekannt gewesen sein unter dem Namen Enrico Petroni. Natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Sie waren doch Sänger, Opernsänger. Seht ihr? Sie kennt mich noch als Enrico Petroni. Ich habe es gleich gewusst. Ich gehe jetzt schon voraus in den Park. Bitte kommen Sie bald nach, gnädige Frau. Ja, gleich. Wollen Sie wirklich mit ihm spazieren gehen? Natürlich, warum denn nicht? Aber zuerst müssen Sie die Hausordnung unterschreiben. Das machen Sie am besten im Büro. Nun, gefällt es Ihnen bei uns? Oh ja, danke, ganz gut. Ich werde mich schon eingewöhnen. Haben Sie Ihre Sachen eingeräumt? Nein, noch nicht. Ich hatte noch keine Zeit bis jetzt. Dann beeilen Sie sich. Der Professor kommt in einer Stunde zur Visite. Er schätzt keine Unordnung. So, hier müssen Sie jetzt unterschreiben. Nach 10 absolute Stille auf den Zimmern, desgleichen in der Liegestunde. Rauchen streng verboten, nach einer Vermahnung Ausschluss. Gut. Ist das die Liste der Patienten? Ja, aber ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie nicht mehr viel Zeit haben. Abele, Barend, Busol, Chrysander. Chrysander? Christine Chrysander. Christine Chrysander? Was haben Sie denn? Ach, nichts. Ich glaube, ich kenne die Dame. Fräulein Chrysander. Dann besuchen Sie sie doch, wenn Sie Ihre Sachen eingeräumt haben, natürlich. Sie finden sie bestimmt im Park. Auf einem Liegestuhl, etwas abseits von den anderen. Sie glaubt nämlich, sie sei etwas Besseres. das Fräulein Schrösander. Guten Tag, Fräulein Schrösander. Bitte? Oh, verzeihen Sie. Jetzt erkenne ich Sie erst. Sie haben gehört, dass ich hier bin, gnädige Frau. Es ist wunderbar, dass Sie mich besuchen. Wohnen Sie wieder im Eden-Hotel? Nicht wahr? Ich habe ein gutes Gedächtnis. Erinnern Sie sich? 1931 kam ich zu Ihnen als Gouvernante. 3 volle Jahre war ich in Breslau, bis 1934, als das Fräulein Claudia auf die höhere Schule kam. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Und was machen der Herr Justizrat und das Fräulein Claudia? Bitte bleiben Sie doch sitzen, Fräulein Schrösander. Und sagen Sie nicht immer gnädige Frau zu mir. Ich fürchte, das passt nicht hierher. Ich... Was, gnädige Frau? Ich wohne nämlich auch in diesem Hause. Sie? Oh mein Gott, das kann nicht sein. Sie denken sich etwas aus, um mich zu trösten. Ich habe Sie doch niemals hier gesehen. Ich bin erst vor einer Stunde angekommen. Ich werde jetzt 8 Wochen hier bleiben. Es ist nichts Schlimmes, nur vorbeugend. Die Kasse hat mich hierher geschickt. Die Kasse? Ja, Fräulein Schrösander. Ich bin eine arme Frau. Ich wohne jetzt in Hamburg. Und der Herr Justizrat? Mein Mann ist tot. Ein Granatsplitter traf ihn, als er über die Straße lief, um ein Kind ins Haus zu ziehen, das sich verlaufen hatte. Als ich mich über ihn beugte, lebte er noch. 2 Tage später mussten wir fliehen. Aber erzählen Sie von sich, Fräulein Schrösander. Wie kommen Sie hierher? Ach, das ist eine lange Geschichte, gnädige Frau. In den Kellernächten von Berlin habe ich mir etwas geholt. Und später, nach dem Krieg, fand ich keine Stelle als Hauslehrerin mehr. Die reichen Leute sterben wohl aus oder sie nehmen Jüngere als mich. Ach, was ist da viel zu erzählen. Ich lebe schon lange hier, beinahe 2 Jahre. Und man lässt mich fühlen, wie überflüssig ich bin. Vom ersten Tag an habe ich alles gehasst in diesem Haus. Den armen Leutegeruch im Treppenhaus, die Reden bei Tisch, das Schlürfen und Schlecken und die 1000 kleinen Gehässigkeiten. Tag für Tag das Gleiche. Die Spiegel sind blind, in den Ecken liegt Staub. Die Betten wackeln, hier fehlt eine Lehne am Stuhl. Dort hat man einen Schrank erbrochen, ohne ein neues Schloss einzusetzen. Oh Gott, wenn das nur einmal ein Ende hätte. Sie werden es schon noch kennenlernen, gnädige Frau. Aber Sie kommen ja nur für 8 Wochen. Sie gehen wieder hinaus, können neu anfangen. Aber ich, was soll ich machen? Ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich habe die blinden Spiegel auch gesehen. Und die alten Leute bei Tisch. Und auch den Geruch habe ich bemerkt. Oh, ich war sehr erschrocken. Ich glaubte, dies sei ein Sanatorium. Aber jetzt, da ich weiß, wo wir sind, werde ich mich damit abfinden. Niemand will uns etwas Böses tun. Mehr können wir nicht verlangen, Fräulein Schrösander. So habe ich am Anfang auch gedacht. Am ersten Tag, vielleicht auch noch am Morgen des zweiten. Aber dann, da ist es wieder, das Signal. Sehen Sie, so fängt es an. Jetzt müssen wir zur Visite. Aber Sie dürfen mir nun nicht böse sein, gnädige Frau. Ich musste es einfach einmal sagen. Und Sie waren immer so gut zu mir. Damals. Kommen Sie jetzt. Heute Abend, nach dem Essen, machen wir einen kleinen Spaziergang. Und dann können wir alles besprechen. Sie hätten Ihren Mantel mitnehmen sollen, gnädige Frau. Sie kennen das Klima hier noch nicht. Wenn die Sonne weg ist, wird es schnell kalt. Sie werden sich erkälten, so ganz ohne Mantel. Soll ich ihn holen? Oh, danke, lassen Sie nur. Ich fürchte, mein Trenchcoat würde nicht ganz in diese Umgebung passen. Ja, wie Sie wollen, gnädige Frau, nur... Mein Kostüm genügt mir. Es steht mir gut, nicht wahr? Außerdem kommt so die Brosche besser zur Geltung. Erinnern Sie sich? Ich glaube, ich bekam sie, während Sie bei uns waren. Natürlich, die Korallengemme. Der Herr Justizrat schenkte sie Ihnen zum Hochzeitstag. Ich bewundere Ihr Gedächtnis, Fräulein Schrösander. Aber sprechen wir nicht so laut. Wir sind jetzt in der Kurallee. 2 reiche Müßiggänger, die nach dem Diner ein wenig umherpromenieren. Sie scherzen, gnädige Frau. Nein, es ist mir sehr ernst. Ich finde wirklich, es ist alles wie früher. die langsamen Schritte auf dem Weg, ein paar angefangene Gespräche, die man belauscht, zufällig natürlich, und in der Ferne die Musik der Kurkapelle. Jahr für Jahr spielen sie die gleichen Lieder. Es verändert sich nichts. Ach, das ist schnell vorbei, gnädige Frau. Und dann die argwöhnischen Blicke der Nachtschwestern, die Enge des Zimmers, das Stöhnen der Kranken und am nächsten Morgen das schrille Klirren der Klingel. Unerbittlich und grausam. Ich möchte wieder zurück. Wenn ich noch weitergehe, nur ein paar Schritte noch, dann werde ich nie mehr in dieses Heim zurück können. Und was soll dann aus mir werden? Bitte, lassen Sie uns umkehren. Ich habe das Heim schon lange vergessen. Es liegt weit zurück. Ein Traum, den man vor Jahren einmal geträumt hat. Kommen Sie, Fräulein Chrysander. Wir gehen jetzt durch den Park. Wir müssen uns viel erzählen. Wir haben ja kaum mehr als ein paar Worte miteinander gewechselt. Gleich morgen werde ich an Claudia schreiben. Sie wird sehr überrascht sein, dass ich sie ausgerechnet hier getroffen habe. Haben Sie... Ja? Haben Sie noch manchmal von mir gesprochen, gnädige Frau? Oh ja, gerade vor ein paar Tagen noch. Claudia hatte eine französische medizinische Arbeit zu übersetzen. Es fiel ihr sehr leicht. Ich verdanke es Christine, sagte sie. Und dann sprachen wir über Sie, Fräulein Chrysander. Claudia hat nie eine bessere Lehrerin im Französischen gehabt. Christine, sagte sie? Ja, genau wie damals. Wie damals. Jetzt ist es wieder so, wie an den Abenden, als wir in Cordova spazieren gingen. Sie und der Herr Justizrat voran, Freund Claudia und ich ein paar Schritte zurück. Erinnern Sie sich noch, gnädige Frau? Wir gingen immer den gleichen Weg. Durch den Park, die Allee entlang und zum Schluss ins Café Reichenhall, wo Freund Claudia ihr Eis essen durfte. Jetzt höre ich auch die Musik. Natürlich! Das haben Sie auch in Cordova gespielt. Nur, dass sie mehr Bläser hatten. Der Kapellmeister trug weiße Handschuhe, wenn er dirigierte. Cordova? Dies ist nicht Cordova, meine Liebe. Dies ist Montana. Und ich bin ein ganz junges Mädchen. Ich bin erst 23 Jahre alt. Ich bin noch nie in der Schweiz gewesen. Ich habe noch keine Tochter. Ich bin glücklich und reich und seit ein paar Tagen verheiratet. Ich gehe ganz langsam. Vor Glück oder weil ich Angst habe? Sie träumen, gnädige Frau. Ich gehe mit meinem Mann durch den Park. Es ist Sommer. Auf den Bänken sitzen Frauen in weißen Kleidern. Sie lassen die Hände sinken. Es ist warm. Und der Wald duftet immer noch nach Sonne. Wir gehen zum Wasser. Auf dem See liegt ein schwarzes Boot. Der Mond am Himmel ist silbrig und feucht. Wir gehen zum See. Hier, an einem kleinen Pavillon vorbei. Ja, dort den schmalen, verwachsenen Pfad. Es sind nur ein paar Schritte. Gnädige Frau, wo gehen Sie denn hin? Hier ist doch gar kein Weg. Sie haben recht. Hier ist ja gar kein Weg. Seltsam, es ist alles zugewachsen. Damals führte hier ein schmaler Pfad direkt ans Wasser. Aber warten Sie. Wir könnten noch etwas in den Wald gehen. Ja, hier hinauf. Kommen Sie, da ist schon die Pforte. Vorsicht, die Brücke ist, glaube ich, ziemlich morsch. Nein, es ist nicht so schlimm. Man hat sie ausgebessert. Nun, habe ich Sie gut geführt? Wo sind wir denn? Schauen Sie sich doch um. In unserem Rücken ist die Front des Hotels Eden. Da hinten, wo die Lichter in den Kronleuchtern brennen, da ist der kleine Saal, wo früher die Redouten stattfanden. Kommen Sie, wir wollen näher herangehen, aber Sie müssen leise sein. Man kann gar nichts sehen. Die Fenster sind zu hoch. Schade. Aber ich glaube auch, es ist besser, wenn wir umkehren. Mein Gott, schon nach 9. Wir müssen uns beeilen, wenn wir noch rechtzeitig kommen wollen. Hier, nehmen Sie diesen Stuhl. Aber gnädige Frau... Nehmen Sie den Stuhl und steigen Sie hinauf. Ich würde es ja selbst tun, aber Sie sind größer als ich. Ich halte Sie fest, Sie brauchen keine Angst zu haben. Nun, was sehen Sie? So sprechen Sie doch. Ein großer, halbrunder Saal. Viele kleine Nischen. In der Mitte ein Parkett. Tanzen Sie? Ja. Was tanzen Sie? Einen Walzer, glaube ich. Sind es viele? 6 oder 7 Paare. Die Damen im Abendkleid? Ja. Und die Herren haben alle einen Frack an. Dazwischen ein paar Boys in roter Livree. Jetzt ist der Tanz zu Ende. Sie verbeugen sich. Gnädige Frau, bitte lassen Sie mich herunter. Wir müssen zurück. Wir werden eine Verwarnung bekommen, wenn wir jetzt nicht umkehren. Haben Sie solche Sehnsucht nach diesem Waldfrieden? Das sollten Sie nicht sagen, gnädige Frau. So erzählen Sie doch weiter. Sehen Sie hin. Welche Bilder hängen an den Wänden? Es sind Ölgemälde in goldenen Rahmen. Warten Sie. Ja, das ist eine Jagdszene. Ein Jäger in grüner Uniform. 2 Jagdhunde kauern zu seinen Füßen und vorn liegt ein erlegter Keiler. Sie haben die gleichen Bilder wie früher. Gnädige Frau, ich flehe Sie an. Nur das eine muss ich noch wissen. Unter der Empore rechts im Hintergrund steht da noch eine Palme. Ja, jetzt sehe ich sie. Am Ende des Parketts. Ich habe es gewusst. Ich kenne mich hier aus wie in meiner eigenen Wohnung. Ich bin hier zu Hause. Kommen Sie herunter. Wir müssen uns sehr beeilen. Es wird höchste Zeit. Wir müssen zurück. Ich gehe nicht zurück. Nicht zurück? Ich verstehe Sie nicht, gnädige Frau. Wo wollen Sie denn hin? Hier in dieses Hotel. Wohin denn sonst? Aber das geht doch nicht. Man wird Sie hinauswerfen. Sie haben ja gar kein Geld. Sie können doch nicht einfach in das Hotel gehen. Das verstehen Sie nicht, Fräulein Schrisander. Sie haben ja nie in so einem Hotel gewohnt, oder doch? Dann, verzeihen Sie, ich will Sie nicht kränken, haben andere für Sie bezahlt. Und das ist ein Unterschied. Aber das Geld, gnädige Frau. Es reicht, um ein paar Tage hier zu leben. Das genügt. Und dann? Was soll dann werden? Das ist mir gleichgültig, Fräulein Schrisander. Ich muss jetzt gehen. Noch einmal soll alles so sein wie früher. Dann lassen Sie mich allein zurück. Zurück in diese schreckliche Anstalt. Da ist die Drehtür. Der Portier mit der Mütze. Und der goldenen Kordel über dem Schirm. Die Halle mit den Fauteuils. Ich werde einen Martini trinken. Sie geht hinein. Die Tür öffnet sich. Ein Boy eilt hinzu. Jetzt schließt sich die Tür wieder. Das hätte sie nicht tun sollen. Sie hätte mich nicht allein lassen dürfen. Abend, gnädige Frau. Guten Abend. Ich erwarte einen Bekannten. Wir haben uns hier verabredet. Sehr wohl, gnädige Frau. Wenn Ihnen dieser Sessel recht ist, soll ich dem Ober Bescheid sagen? Vielleicht wünschen Sie eine kleine Erfrischung. Oh, das ist eine gute Idee. Herr Ober, bitte bringen Sie mir einen Martini. Einen trockenen Martini. Sofort, meine Dame. Das ist wirklich ein bequemer Sessel. Ja, die Portierloge aus rotem Holz, die Kästchen mit den Briefen, die Nummern über den Kästchen. Tatsächlich, es sind die gleichen Nummern aus grauem Elfenbein. Wenn man die Augen schließt, ein fernes Summen und ganz leise die Musik. Ich werde mich oft in diese Halle setzen. Der Martini, bitte. Dankeschön. Ah, ich habe lange keinen Martini getrunken. Er ist gut. Aber etwas Eis hätten Sie hineintun sollen. Und die Papierserviette auf dem Teller, so etwas gab es früher nicht. Nun einerlei. Herr Ober, bitte. Sehen Sie doch einmal nach, ob Sie noch ein Zimmer für mich haben. Ich fürchte, es ist alles besetzt, gnädige Frau. Wir haben Hochsaison. Sehen Sie doch noch einmal nach. Wirklich, der Martini ist ausgezeichnet. Einen Augenblick bitte noch, meine Dame. Der Portier wird gleich zurück sein. Dankeschön. Es wäre mir sehr wichtig, bei Ihnen zu wohnen. Ich bin früher oft hier gewesen. Sagen Sie, der kleine, bucklige Kellner ist wohl nicht mehr da. Ich bedauere, meine Dame. Es war ja auch noch vor Ihrer Zeit, natürlich. Sie sind ja viel zu jung, um ihn gekannt zu haben. Guten Abend. Guten Abend. Suchen Sie jemanden? Nein, nur... Sie sind es doch. Sie sind Frau Altendorf, nicht wahr? Ja, das bin ich. Aber wer sind Sie? Ich habe Sie nie gesehen. Wirklich nicht? Denken Sie einmal nach. 1942. Ein Patrizierhaus in Breslau. Einquartierung. Ein verwundeter Oberleutnant macht seine Aufwartung. Abends spielt er Schach mit der Hausherrin. Herr Borkhorst, natürlich, jetzt erinnere ich mich. Wie kommen Sie denn hierher? Ich dachte, Sie wären... Sagen Sie es ruhig gefallen, nicht wahr? Weil ich nicht mehr schrieb, wie ich es so feierlich versprochen hatte. Nun, ich war in Gefangenschaft. Aber sprechen wir von etwas Erfreulicherem. Sie sehen, es geht mir gut. Ich bin seit einem Jahr verheiratet. Mit der Firma in Hannover geht es bergauf. Was will man mehr? Ich werde mich einige Wochen hier ausruhen. Meine Frau kommt in ein paar Tagen nach. Sie wohnen doch auch hier, nicht wahr? Nein, das heißt... Was? Sie wohnen nicht im Edener? Wo denn sonst? Ich bin gerade erst angekommen. Aber dann ist doch alles in Ordnung. Leider nicht. Ich habe versäumt, mich vorher anzumelden. Es ist fraglich, ob man noch ein Zimmer für mich hat. Der Portier sieht gerade nach. Oh, das ist aber wirklich ein wenig leichtsinnig, einfach nach Montana zu fahren, ohne sich vorher anzumelden. Ach, wissen Sie, ich wollte eigentlich gar nicht hierher. Wohin denn sonst? Ich war auf der Durchfahrt. Nach Italien, ich verstehe. Nach Italien? Ja, natürlich. Nach Mailand. Ich erinnere mich, Sie haben Freunde in Mailand. Geschäftsfreunde, die ich besuchen wollte. Aber als der Zug durch Montana fuhr, konnte ich einfach nicht widerstehen. Mein Mann und ich waren vor dem Kriege häufig hier. Ja, und dann bin ich ausgestiegen und durch den Ort gegangen, zum See hinunter. Und natürlich auch ins Eden. Verzeihen die Herrschaften, wenn ich störe. Was ist mit dem Zimmer? Wir bedauern sehr, meine Dame, aber es ist wirklich alles besetzt. Frau Justizrat Altendorf war früher Stammgast in Ihrem Hotel. Es muss möglich sein. Sehen Sie noch einmal nach. Es tut mir leid, dass ich Sie so bemühen muss, Herr Borkhorst. Oh, ich freue mich, wenn ich Ihnen auch einmal gefällig sein kann. Damals in Breslau. Das war nicht der Rede wert. Aber da kommt der Portier. Eine erfreuliche Nachricht, gnädige Frau. Ich sehe eben, dass eine telegrafische Absage vorliegt. Unser schönstes Appartement ist frei geworden. Zimmer 3, im ersten Stock, mit Bad- und Ankleiderraum. Ich glaube, Sie werden zufrieden sein. Aber das ist sicher sehr teuer. Für Sie? Ich bitte Sie. Ich bin nicht mehr so reich wie früher, Herr Borkhorst. Ich glaube, ich fahre doch weiter nach Mailand. Nein, ich nehme das Zimmer nicht. Sie müssen wissen, mein Mann... Oh, wenn Sie schon wieder nach Italien fahren, dann wird es mit Ihrer Armut nicht ganz so schlimm sein. Ich denke, dass Sie gerade das Richtige gefunden haben. So, und jetzt holen wir das Gepäck vom Bahnhof. Ich fahre Sie mit meinem Wagen hin. Oh nein, danke. Das möchte ich auf keinen Fall. Aber warum denn nicht? Bitte seien Sie mir nicht böse. Aber ich habe noch Verschiedenes am Bahnhof zu erledigen, Anschlüsse festzustellen. Und dann muss ich telefonieren, meine Freunde benachrichtigen. Aber das können Sie doch auch von hier aus. Es ist reizend, lieber Herr Borghorst. Aber es ist wirklich besser, wenn ich das alles allein erledige. Aber ich bitte Sie. Außerdem möchte ich mich nicht gern bei meinen Erledigungen vor Ihnen blamieren. Blamieren? Davon kann keine Rede sein. Ich bin nämlich schrecklich hilflos. Portier, bitte bestellen Sie mir ein Taxi. Bis gleich also, lieber Herr Borghorst. Hallo, gnädige Frau. Sie können doch nicht ohne Mantel gehen. Sie werden sich erkälten. Ich bin ja gleich zurück. Trotzdem warten Sie, ich gebe Ihnen den Mantel meiner Frau. Sie wollte ihn auf der Reise nicht tragen, deshalb habe ich ihn schon mitgenommen. Es ist ein kostbares Stück, der Mantel wird Ihnen gut stehen. Aber das kann ich doch nicht annehmen. Gnädige Frau, mir zu gefallen. Es ist wirklich zu ärgerlich, dass ich meinen Mantel schon nach Mailand vorausgeschickt habe. Aber das macht doch nichts. Eine Sekunde nur, ich hole eben den Nerv. Mein Gott, ich habe Glück. Die Gartentür ist noch offen. Hallo? Wer ist da? Ich wusste, dass Sie noch einmal wiederkommen würden, gnädige Frau. Ich habe die Tür offen gelassen. Sie? Oh, ich danke Ihnen, Fräulein Schrösander. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Wenn Sie wüssten, in welche Situation ich gekommen bin. Ich muss gleich wieder zurück ins Eden. Ich komme nur, um mein Gepäck zu holen. Ich wusste es, gnädige Frau. Es steht alles hier. Der Koffer, die Tasche, der Mantel. Der Mantel? Ach, den kann ich jetzt nicht brauchen. Hängen Sie ihn doch in Ihren Schrank, ja? Würden Sie mir den Gefallen tun? Ah, jetzt verstehe ich erst. Was für ein wunderbarer Pelz. Gehört er Ihnen? Mir? Ja, das heißt... Gnädige Frau, ich habe Angst um Sie. Ich kann es nicht begründen. Aber es liegt irgendetwas in der Luft, etwas Schreckliches. Bitte bleiben Sie hier. Es ist zu spät, Fräulein Schrösander. Man wird Sie nicht wieder aufnehmen, wenn man erfährt, wohin Sie gegangen sind. Ja, ja. Sie hören ja gar nicht zu. Ich warne Sie, gnädige Frau. Ich weiß, was Ihnen bevorsteht. Ich kenne solche Situationen. Sie? Nein, Sie kennen solche Situationen nicht. Kommen Sie, helfen Sie mir, die Koffer anzufassen. Aber es ist ein weiter Weg bis zum Hotel. Mein Taxi steht draußen vor dem Portal. Ja, gnädige Frau, ich helfe Ihnen. Hier bitte, meine Dame, das ist Ihr Zimmer. Oh, danke. Stell das Gepäck auf den Boden. Das Weitere mache ich schon selbst. Sag mal, das Zimmer kenne ich doch noch. Die Einrichtung hat sich nicht sehr verändert, scheint mir. Die grüne Daunendecke, das Bett aus Mahagoni, der Teppich. Aber was ist das für eine wundervolle Vase unter dem Spiegel? Wir haben sie vor ein paar Tagen in dieses Zimmer gestellt. Es ist eine japanische Vase. Die Direktion dachte, dass auch Sie sich darüber freuen würden. Und woher kommen die Rosen? Die Rosen sind von Herrn Dr. Borghorst. Haben Sie noch einen Wunsch, gnädige Frau? Danke, nein. Das heißt, zieh bitte die Gardinen noch zurück. Ja, so ist es gut. Guten Abend. Guten Abend, meine Dame. Jetzt werde ich auf den Balkon gehen. Langsam, ganz langsam. Und meine Hände auf das Geländer legen. Ich bin noch nicht alt. Ich bin jung. Wie damals. Das Telefon. Ich muss hingehen. Ja? Hier ist Frau Altendorf. Ach, Sie sind es, Herr Borghorst. Wie? Noch heute Nacht? Ein Geschäftsmann aus Zürich. Aber morgen früh sind Sie wieder da. Und vielleicht können wir morgen Mittag zusammen essen. Wie? Nein, aber gar nicht. Natürlich bin ich Ihnen nicht böse. Das verstehe ich gut. Und haben Sie Dank für die wundervollen Rosen. Wirklich, sie sind herrlich. Auf Wiedersehen. Das heißt, hallo, ich möchte Ihnen Ihren Mantel bringen. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich werde mir hier einen neuen Mantel kaufen. Bis morgen also. Ich werde das Licht ausmachen. Es ist so hell hier. Mein Gott, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Bitte? Sie wünschen, meine Dame? Ja, warte mal. Wenn du bitte diesen Mantel zu Herrn Dr. Borghorst tragen möchtest, er weiß Bescheid. Aber du musst dich beeilen, er fährt gleich fort. Und morgen früh möchte ich das Frühstück auf mein Zimmer. Tee und ein weiches Ei. Du wirst es nicht vergessen, nicht wahr? Sie können sich darauf verlassen. Und hier ist Ihr Hotelausweis. Gute Nacht, meine Dame. Appartement Nummer 3. Pension ab 3 Tagen pro Tag, 42 Franken, zuzüglich 10% Bedienung, sind 46 Franken 20. Ich hatte 180 Franken, aber die Taxifahrt zum Waldfrieden hat 8 Franken gekostet, sind 172 Franken. Mit 50 Franken am Tag sollte ich auskommen. Das wären 150 Franken für 3 Tage. Ja, das müsste reichen. Ja, das müsste reichen. 3 Tage lang noch einmal so leben wie früher. 3 Tage. Das genügt. Ja, es ist gut. Es ist wunderschön so. Es ist alles ganz richtig. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin glücklich. Sehr, sehr glücklich. Und morgen früh werde ich hier auf dem Balkon frühstücken. Genau wie damals. Sie ist immer noch nicht zurück. Vielleicht ist ihr doch etwas passiert. Jetzt ist sie schon 2 Tage weg. Man sollte doch die Polizei benachrichtigen. Die Polizei? Aber das ist doch Unsinn. Ich habe Ihnen doch gesagt, sie musste plötzlich fort. Auf der Post lag ein Brief für Sie. Ein Brief von Ihrer Tochter, glaube ich. Wollen Sie damit sagen, dass sie nach Hamburg gefahren ist? Das glaube ich niemals. Nein, nein, es handelt sich nur um eine Familiensache. Frau Altendorf hat nämlich eine Tochter. Die Eltern ihres Bräutigams verleben ihren Urlaub hier in der Nähe. Ja, so ist es. Und das hat die Tochter erst jetzt erfahren? Komisch. Das hätte sie doch schon lange wissen müssen. Nee, ich glaube auch, die Geschichte hat einen Haken. Sie wollte doch mit mir spazieren gehen. Wenn sie gewusst hätte, dass sie länger fortbleiben würde, hätte sie mir bestimmt Bescheid gesagt. Die Sache gefällt mir nicht. Aber ich habe Ihnen doch alles erklärt. Es kam wirklich ganz plötzlich. Sie konnte sich von niemandem verabschieden. Aber sie bleibt ja nur für ein paar Tage. Sie hat sogar ihren Mantel hier gelassen. Sie können ihn sehen, wenn Sie wollen. Wir brauchen uns nicht zu beunruhigen. Außerdem habe ich alles mit der Direktion geregelt. Also gut, warten wir noch einen Tag. Aber länger nicht. Wenn sie bis heute Abend nicht wieder zurück ist, müssen wir was unternehmen. Nun, gnädige Frau, wollen Sie uns heute verlassen? Ja. Bitte geben Sie mir meine Rechnung. Sie hatten Vollpension, nicht wahr? Ja. Das wären 3 mal 46 Franken 20, zuzüglich 3 Franken für die Zimmerbedienung und dazu... Dazu? Es tut mir leid, gnädige Frau. Aber Sie haben die Vase auf Ihrer Kommode umgeworfen. Die Balkontür muss nicht ordentlich zugewiesen sein. Sie sprang plötzlich auf, es gab Durchzug und dabei ist es geschehen. Es tut mir sehr leid. Bedauerlicherweise haben wir unsere Vorschriften. Es war eine besonders kostbare Vase. Eigentlich ist sie unersetzlich. Wir haben Ihnen den Preis so niedrig wie möglich gemacht. 35 Franken. 35 Franken? Ja, ja, natürlich. Es war ja meine Schuld. Schreiben Sie nur auf. Allerdings weiß ich im Augenblick nicht, ob ich noch so viel Geld bei mir habe. Ich fürchte, ich muss noch einmal auf die Bank. Bis zum Mittag habe ich hoffentlich noch Kredit. Aber gnädige Frau. Es war nur ein Scherz. Herr Portier, bitteschön. Der Herr vom Zimmer 20 möchte... Ich komme. Bitte entschuldigen Sie, gnädige Frau. 52 Franken am ersten Tag. Der Kaffee war so teuer, das hätte ich wissen sollen. 50 am zweiten und heute 82 Franken 20... sind 184 Franken 20. Es hilft nichts. Mir fehlen 12 Franken. Ich muss mir unbedingt 12 Franken besorgen. Borghorst? Kann ich nicht fragen. Er wird es nicht verstehen. Und Christine? Um Gottes Willen, nein. Niemand wird mir helfen. Niemand wird mir helfen. Sie wünschen, Madame? Ich würde Ihnen gern diese Brosche anbieten. Es ist ein Erbstück. Ich glaube, sie ist sehr wertvoll. Oh, es tut mir sehr leid, Madame. Ich kann jetzt nichts annehmen. Herr Birkli, der Besitzer, kommt erst um 3, wenn Sie dann noch mal wiederkommen wollen. Aber es eilt sehr. Bis zum Mittag sollte ich die Brosche verkauft haben. Wie bitte? Ach, nichts. Ich komme also um 3. Aber was haben Sie denn, gnädige Frau? Sie gefallen mir gar nicht heute Mittag. Sie sollten sich etwas hinlegen. Das Beste wäre natürlich, Sie blieben noch ein paar Tage hier. Wenn es nach mir ginge, gern. Aber leider muss ich unbedingt nach Mailand. Es ist zu ärgerlich. Heute Nachmittag habe ich noch so viele Besorgungen zu machen. Aber dann leihe ich Ihnen doch selbstverständlich noch einmal den Mantel meiner Frau. Bei Ihnen ist er ja in guten Händen. Zum Abendbrot werden Sie doch zurück sein, nicht wahr? Da erwarte ich nämlich meine Frau. Aber natürlich. Das heißt, ich möchte Sie keineswegs belästigen. Nur, ich bin einfach nicht dazu gekommen, mir einen neuen Mantel zu kaufen. Die letzten Tage war immer gutes Wetter, da habe ich es vergessen. Und heute ist es zu spät. Aber ich freue mich, wenn Sie den Mantel tragen, gnädige Frau. Außerdem ist es wirklich recht kühl geworden. Sie würden sich den Tod holen, wenn Sie jetzt ohne Mantel hinausgingen. Ich war heute Morgen bei Ihnen wegen der Brosche. Ja, mein Gehilfe sagte es mir. Bitte zeigen Sie mir einmal das Stück. Hier. Ich dachte, 50 Franken. Wäre das zu viel? Es tut mir leid. Ich kann die Brosche nicht brauchen. Solche Gemmen trägt man heutzutage nicht mehr. Wenn Sie unbedingt wollen, könnte ich Ihnen 35 Franken geben. Das ist der äußerste Preis. Ich tue es nur, um Ihnen einen Gefallen zu erweisen. 35 Franken? Gut, ich bin einverstanden. Ich nehme Ihnen die Brosche nicht gern ab. Wissen Sie, wenn es der Mantel wäre, den Sie anhaben, ich hätte da einen Interessenten. Der Mantel? Ja, an sich habe ich ja nichts damit zu tun. Aber ausnahmsweise könnte ich ihn in Kommission nehmen. Wie gesagt, ein reiner Zufall. Lassen Sie einmal sehen. Oh, wirklich ein kostbares Stück. Eine besondere Art von Nerz. 1000 Franken könnte ich Ihnen garantieren. Es ist unmöglich. Wenn Sie mir den Mantel geben, würde ich Ihnen natürlich auch für die Brosche etwas mehr bieten können. 80 Franken für die Brosche und den Mantel in Kommission. Ist das ein Angebot? Danke. Ich verkaufe den Mantel nicht. Es ist ein Erbstück, von dem ich mich nicht trenne. Wie Sie wollen. Hier sind die 35 Franken. Ein unglaublich schöner Mantel. Oh, Madame, welche Freude. Ich habe ja immer gewusst, dass Sie mich einmal besuchen würden. Erinnern Sie sich? Vor ein paar Tagen trafen wir uns im Zug. Nun, womit kann ich dienen? Ondulieren, bitte. Sehr wohl, bitte nehmen Sie hier Platz. Wie gefällt es Ihnen in Ihrem Sanatorium? Ich wohne nicht mehr da. Ich bin umgezogen. Sie hatten recht, mich zu warnen. Oh, das ist aber eine Überraschung. Und wo wohnen Sie jetzt, Madame? Den Kopf bitte etwas zur Seite. Ich bin ins Eden gezogen, wo ich früher auch gewohnt habe. Ins Eden? Nun habe ich es Ihnen nicht gesagt. Ich wusste doch gleich, dass es Ihnen da draußen nicht gefallen würde. Das ist nichts für Sie, Madame. Glauben Sie mir, ich habe den richtigen Blick dafür. Ich weiß, wohin meine Kunden gehören, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Und jetzt will ich Ihnen einmal einen Vorschlag machen, Madame. Passen Sie gut auf. Ich habe Ihnen den Vorschlag ja schon einmal gemacht. Warum wollen Sie älter aussehen, als Sie sind? Sie haben es doch nicht nötig, zumal dass Sie einen so wundervollen Mantel besitzen wie diesen Nerz, der Sie allein um 20 Jahre jünger macht. Man muss die Natur unterstützen. Hier vorn eine kleine Locke. Ja, so trug ich früher mein Haar. Und auf der anderen Seite ein wenig gewellt. Gerade wollte ich es sagen. Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde. Den Nacken werden wir ausrasieren. Keine Sorge, ich verstehe mich darauf. Und ein wenig Rouge werden wir auflegen. Rouge. Sie haben recht. Ich habe auf einmal keine Angst mehr vor dem Spiegel. Was? ist mit mir geschehen. Machen Sie schnell, bitte. Ich möchte in den Spiegel sehen. Ja. Ja. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen, meine Dame? Ja. Allerdings, ich trenne mich ungern von ihm. Oh, Sie können ganz unbesorgt sein. In diesem Café ist noch nie etwas weggekommen. Ich passe schon auf. Es ist ein besonders wertvolles Stück. Hier, das ist für Sie. Oh, danke. Das wäre nicht nötig gewesen. Guten Tag, Herr Schuller. Sie im Café? Das freut mich aber. Bitte, Fräulein, bringen Sie mir einen Eiskaffee. Einen Eiskaffee, meine Dame. Sofort. Oh, jetzt erkenne ich Sie erst. Sie müssen verzeihen. Sie sehen anders aus als vor ein paar Tagen. Viel, viel... Besser, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Beinahe hätte ich Sie nicht wiedererkannt. Aber ich freue mich, Sie zu sehen. Wir waren alle in großer Sorge. Wir dachten, es sei Ihnen etwas passiert. Einige wollten schon die Polizei benachrichtigen. Die Polizei? Aber Fräulein Chrysander sagte, Sie seien nur bei Verwandten, hier in der Nähe. Ja, ganz richtig, bei Verwandten. Ich war sehr traurig, dass Sie uns verlassen hatten. Sie wollten doch einen Spaziergang mit mir machen. Sie hatten es mir versprochen. Wir können es nachholen. Aber jetzt müssen Sie mir etwas erzählen. Was machen Sie hier? Der Eiskaffee, bitte. Danke. Hier, sehen Sie, das sind meine alten Kritiken. Nicht alle natürlich, nur ein paar. Jeden Nachmittag suche ich mir einige heraus und dann gehe ich ins Café. Das ist der einzige Ort, wo ich ganz ungestört bin. Aber das ist doch sehr teuer, jeden Nachmittag ins Café zu gehen. Für mich nicht. Der Besitzer kennt mich noch. Er hat mich früher oft gehört, als ich in Zürich sang. Ich brauche nichts zu bezahlen bei ihm. Hier, sehen Sie, das bin ich. Enrico Petroni. Erkennen Sie mich? 1903, als ich in Dresden den Don José sang. Wenn ich das Bild betrachte, meine ich, es sei erst gestern gewesen, als sich der Vorhang hob und der Kapellmeister, es war der große Sartori, mir das Zeichen gab. 1903, da war ich noch ein Kind. Mein Gott, es ist so lange her. Sie sagen das so traurig. Vielleicht bin ich traurig. Aber warum? Weil ich in dieser Sekunde zum ersten Male wieder daran denke, dass ich alt bin. Alt und arm. Ich verstehe Sie nicht. Es ist nicht traurig, alt zu sein. Dann leben Sie gern in diesem Heim da draußen? Gern? Ich weiß es nicht. Ich habe die Kritiken, die Bilder. Ich kenne noch alle meine Partien und abends, wenn ich wach liege, sage ich manchmal die Texte vor mich hin. Und dann fallen mir die Städte und die Länder wieder ein, in denen ich sang. Und langsam tauchen die Jahre aus dem Nebel der Vergangenheit, eines nach dem anderen. 1906, als ich den Herzog in Rigoletto an der Mailänder Scala sang, 1908 den Lohengrin in Berlin und 1913 am Neujahrstag den Tamino in der Opera in Paris. Es war mein größter Erfolg. Nie wieder wird ein Mensch den Tamino so singen wie ich an jenem Tag. Aber es ist doch vorbei. Es ist doch tot, was hinter Ihnen liegt. Haben Sie denn keine Sehnsucht, noch einmal wieder zu singen? Möchten Sie nicht hinaus aus diesem Heim? Möchten Sie nicht mehr zurück? Zurück? Ich habe nie daran gedacht. Ich bin ein alter Mann. Dann haben Sie keine Wünsche mehr? Keine Sehnsucht? Dann sind Sie glücklich. Wenn ich abends an den Herzog von Mailand denke und an das leise, monotone Klatschen der Hände, das mich immer noch von Ferne erreicht, dann bin ich vielleicht glücklich. Aber jetzt muss ich gehen. Meine Zeit ist um. Ich freue mich, wenn Sie wieder zu uns kommen. Leben Sie wohl, gnädige Frau. Leben Sie wohl. 1913, der Tamino in der Opera in Paris. Nie wieder wird ein Mensch den Tamino so singen wie ich. Seltsam. Er ist glücklich. Möchten Sie noch einen Eiskaffee, meine Dame? Nein, danke. Ich möchte zahlen. Lassen Sie, es ist recht so. Oh, danke sehr. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Hier, bitte. Nummer 81. 81? Verzeihen Sie, ist das wirklich Ihre Nummer, meine Dame? Natürlich ist das meine Nummer. Was soll denn das heißen? Wo ist mein Mantel? Ich weiß es nicht. Ich finde ihn nicht. Überzeugen Sie sich selbst. Nummer 81. Da hängt kein Mantel. Aber das ist doch ganz unmöglich. Vor einer halben Stunde habe ich ihn abgegeben bei Ihrer Kollegin. Ich habe ihr sogar noch ein Trinkgeld gegeben, damit sie besonders gut aufpasst. Davon weiß ich nichts. Wie sah der Mantel denn aus? Es war ein Nerzmantel, ein ganz kostbarer schwarzer Nerzmantel. Das kann doch nicht sein, dass so ein Mantel einfach verschwindet. Vielleicht irren Sie sich, meine Dame. Hier ist er jedenfalls nicht. Haben Sie den Mantel vielleicht anderswo abgegeben? Ausgeschlossen, ich weiß doch, was ich tue. Wie ist denn das nur möglich? Sagen Sie, in diese Garderobe kommt außer Ihnen niemand hinein, nicht wahr? Nein, nur meine Kollegin und ich. Das heißt der alte Herr natürlich, der bei Ihnen am Tisch saß. Der gehört gewissermaßen hierher. Er holt sich seine Mappe immer selbst. Der alte Herr war in der Garderobe? Haben Sie ihn beobachtet? Nein, das nicht. Aber die Dame wird doch nicht denken, dass der Herr Schuller... Das ist ganz ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist gar nichts. Auf alle Fälle wird man die Direktion benachrichtigen müssen. Aber gnädige Frau, Sie sind ja ganz verstört. Was ist Ihnen? So fassen Sie sich doch... Ist etwas passiert? Der Mantel. Was für ein Mantel? Der Nerzmantel, den Sie mir geliehen hatten. Was ist mit ihm? Er ist fort. Der Nerzmantel? Mein Gott, wie ist denn das geschehen? Ich habe Ihnen doch gesagt, wie kostbar er ist. Haben Sie ihn verloren? So reden Sie doch. Ich war in einem Café und gab ihn an der Garderobe ab. Ich sagte der Garderobiere, sie solle besonders gut aufpassen. Ich gab ihr sogar ein Trinkgeld, 50 Rappen. 50 Rappen, das ist nicht viel. Ich traf dann einen Bekannten, einen Opernsänger. Er war früher sehr berühmt, Schuller heißt er. Er hat 1906 in Mailand den Herzog in Rigoletto gesungen. Damals nannte er sich Enrico Petroni. Weiter, weiter, weiter, doch das interessiert mich wirklich nicht in diesem Zusammenhang. Wir verabschiedeten uns, er stand auf und nach einer Weile zahlte ich auch. Ich gab meine Marke an der Garderobe ab. Welche Nummer? 81. Aber die Garderobiere fand den Mantel nicht. Ich beschwor sie, alles noch einmal durchzusuchen, aber er war nicht da. Wo haben Sie die Marke? Die Marke? Ach so, ja, die Marke. Ich bin ganz verwirrt. Die muss die Garderobenfrau haben. Die Garderobenfrau? Sind Sie wahnsinnig? Wie wollen Sie dann beweisen, dass Sie den Mantel abgegeben haben? Entschuldigen Sie, aber diese Dummheit ist wirklich unverzeihlich. Auf alle Fälle werden wir sofort die Polizei benachrichtigen müssen. Es war niemand in der Zwischenzeit in der Garderobe, nicht wahr? Nein, niemand. Dann entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss der Sache nachgehen. Sicherlich wird das Hotel einen Detektiv haben. Vielleicht ist es besser, zunächst einmal diesen Weg zu gehen, ehe man die Sache an die Öffentlichkeit bringt. In 2 Stunden kommt eine Frau. Bis dahin muss ich den Mantel wieder haben. Sonst, es tut mir sehr leid, müssen Sie ihn ersetzen. Guten Abend. Ersetzen? Das kann ich doch gar nicht. Woher soll ich denn das Geld nehmen? Das ist doch unmöglich. Das ist doch ganz unmöglich. Guten Abend, Portier. Sagen Sie, könnte ich Sie einen Augenblick ungestört sprechen? Aber selbstverständlich, Herr Dr. Borghorst. Am besten hier im Büro. Mein Kollege kann mich draußen schon für ein paar Minuten vertreten. Zigarre gefällig? Oh, danke schön, Herr Doktor. Danke schön. Mir ist da eine unangenehme Sache passiert. Ich möchte, dass Sie vertraulich behandeln. Sie können sich ganz auf mich verlassen, Herr Doktor. Frau Justizrat Altendorf, die ich von früher flüchtig kenne, hat sich heute einen Mantel von mir geborgt. Einen sehr kostbaren Nerzmantel, der meiner Frau gehört. Sie hat diesen Mantel verloren. In 2 Stunden kommt meine Frau. Bis dahin muss der Mantel wieder hier sein. Ich möchte die Sache nicht an die große Glocke hängen. Sie haben doch sicher hier einen Hoteldetektiv. Natürlich, wir könnten ihn anrufen. Aber wenn ich mir vorher ein paar Bemerkungen erlauben dürfte... Aber selbstverständlich, wenn Sie mir eine Spur zeigen, soll Ihr Schaden nicht sein. Oh, ich habe nur so meine Vermutungen. Sie kennen Frau Altendorf sehr genau? Nein, nur flüchtig aus dem Krieg. Sie war mir damals sehr gefällig. Jetzt habe ich sie jahrelang nicht gesehen. Warum fragen Sie? Mir ist einiges aufgefallen an dieser Dame. Vielleicht ist es ja belanglos, aber... So erzählen Sie schon. Als sie heute Morgen ihre Rechnung nicht bezahlen konnte... Was sagen Sie da? Die Rechnung war etwas höher, als sie erwartet hatte. Frau Altendorf hatte nämlich eine Vase zertrümmert und die konnte sie nicht mehr bezahlen. Ich wurde stutzig, aber ich nahm die Sache noch nicht weiter ernst, bis ich vorhin einen Freund von mir traf, der Chauffeur ist. Taxichauffeur. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von einer Frau, die er vor 3 Tagen abends zum Bahnhof fahren sollte. Sollte, wohlgemerkt. Aber es kam nicht dazu. Die Frau ließ sich nämlich ins Waldfrieden hinausfahren. Waldfrieden? Den Namen habe ich nie gehört. Eine Lungenheilstätte für arme alte Leute. Rentner, Pensionäre und so. Schön und gut, mein Freund setzte die Dame dort ab. Sie blieb ungefähr 10 Minuten, stieg wieder ein und ließ sich über die Bahnhofstraße hierher zurückfahren, sodass es aussehen musste, als ob sie vom Bahnhof käme. Haben Sie sich diese Frau beschreiben lassen? Natürlich, Herr Doktor, es war Frau Altendorf, darüber kann es keinen Zweifel geben. Eine Heilstätte für arme Leute? Jetzt wird mir auch klar, warum sie immer dasselbe Kleid trug. Und dieser Frau habe ich meinen Pelzmantel gegeben, damit sie ihn bei der nächsten Gelegenheit verliert. Verliert? Ich bin mir nicht so sicher, Herr Doktor. Haben Sie gesehen, wie sie eben zurückkam? Neu frisiert? Make-up? Alles tipptopp? Und woher hatte sie plötzlich das Geld für das Café, wenn sie am Morgen ihre Rechnung nicht bezahlen konnte? Da stimmt etwas nicht. Sie meinen, sie hätte den Mantel irgendwo versetzt? Na, das ausgeschlossen. Allerdings, seltsam ist es doch. Sie meinen, Herr Doktor... Ich lieh ihr den Mantel schon einmal an dem bewussten Abend, als sie vorgab, zum Bahnhof zu wollen. Ach, das ist ja interessant. Und was machte sie mit dem Mantel? Sie gab ihn mir am gleichen Abend zurück. Natürlich, damals hatte sie ja auch noch Geld. Aber heute hat sie ihn nicht zurückgebracht, denn heute hat sie kein Geld mehr. Es klingt alles sehr einfach und doch... Ich traue sie einfach nicht zu. Vielleicht hat sie einen Komplizen. Einen Komplizen? Nein. Das heißt, sie erzählte, sie sei in einem Café mit einem gewissen Schuller zusammengetroffen. Schuller... Den Namen habe ich schon einmal gehört. Ein alter Sänger, glaube ich. Früher soll er Petroni geheißen haben oder so ähnlich. Natürlich, jetzt erinnere ich mich. Letztes Jahr wurde zu seinen Ehren ein Abend gegeben. Er muss es sein. Er lebt... Ja, das ist doch seltsam. Er lebt auch im Waldfrieden. Auch im Waldfrieden? Das genügt mir. Bitte geben Sie mir das Telefonbuch. Waldau, Waldeck, Waldfrieden. 21:33. 21:33. Hallo? Ja, hier spricht das Hotel Eden. Sagen Sie, hat bei Ihnen eine Frau Altendorf gewohnt? Altendorf. Wie ist das? Vor 3 Tagen plötzlich verschwunden? Um Verwandte zu besuchen? Ach, das ist ja interessant. Was sagen Sie ja? Sie ist soeben bei Ihnen gesehen worden. Um, wie bitte? Einen Herrn Schuller zu sprechen. Herr Doktor Borghorst. Was ist denn? Die Frau, Frau Altendorf ist wieder da. Sie ist gerade in die Halle gekommen. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Vielen Dank. Tja, die Sache ist wohl klar. Ein einfacher Fall von Hochstapelei. Im Waldfrieden hat sie erzählt, sie sei zu Verwandten gereist und eben hat sie sich mit ihrem Komplizen getroffen. Offensichtlich hat sie alles von langer Hand vorbereitet. Ich muss Sie bitten, Portier, sofort die Direktion zu benachrichtigen. Hier nehmen Sie das fürs Erste. Oh, Herr Doktor. Inzwischen werde ich selbst mit der Frau sprechen. Guten Abend, gnädige Frau. Ich möchte meine Rechnung bezahlen. Wie viel war es noch? 184 Franken 20. Hier sind 190 Franken. Lassen Sie, es stimmt so. Ich brauche das Geld nicht mehr. Besten Dank, gnädige Frau. Übrigens, in der Halle wartet ein Herr auf Sie. Ein Herr? Ja, ich komme. 12 Franken Hotel, 6 Franken Trinkgeld sind 18 Franken. 10 Franken Friseur sind 28. 2 Franken Kaffee sind 30. Bleiben 5 Franken. Das genügt. Ach, Sie sind es, Herr Borghorst. Der Portier hat mich so erschreckt. Nun, haben Sie den Mantel gefunden? Nein, noch nicht. Wusste Herr Schuller nicht, wo der Mantel war? Herr Schuller? Wie kommen Sie auf Herrn Schuller? Sie haben ihn doch gesucht, im Waldfrieden, nicht wahr? Er war nicht da. Woher wissen Sie das? In welchem Ton sprechen Sie mit mir? Oh, wir haben ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Was wollen Sie damit sagen? Der Chauffeur, der Sie vor 3 Tagen zum Waldfrieden fuhr, hat ein wenig geplaudert. Sie waren gar nicht am Bahnhof. Sie haben nur so getan. Sie sind auch nicht auf der Durchreise nach Mailand, Frau Altendorf. Aber lassen wir das. Kommen wir zu etwas anderem. Was für ein bezauberndes Make-up Sie heute haben. Und die Frisur, mein Kompliment. Sie sehen wirklich gut aus. Ich habe mir sagen lassen, so eine Frisur sei nicht eben billig. Ich verstehe Sie nicht. Ich habe erfahren, dass Sie heute Morgen nicht genug Geld hatten, Ihre Hotelrechnung zu bezahlen. Sie haben mir also nachspioniert. Ich hätte es mir denken können. Gut. Sie sollen die Wahrheit erfahren. Ich bin arm, ja. Man hat mich ins Waldfrieden geschickt, das stimmt. Am ersten Abend machte ich einen Spaziergang. Plötzlich stand ich vor der Halle dieses Hotels. Vor vielen Jahren, als ich noch ein junges Mädchen war, hatte ich schon einmal hier gewohnt. Ich konnte nicht widerstehen, ich ging hinein. Ich wollte noch einmal so leben wie früher. Dann traf ich Sie. Ich wagte nicht, Ihnen zu sagen, dass ich arm bin und dass mein Mann kurz vor dem Ende des Krieges gestorben ist. Als man mir das teure Zimmer anbot, versuchte ich abzulehnen. Aber es war schon zu spät. Da entschloss ich mich noch einmal, 3 Tage lang, glücklich zu sein. Glücklich wie damals auf meiner Hochzeitsreise. Warum wollten Sie denn gerade 3 Tage bleiben? Soweit reichte mein Geld. Ich hatte es mir genau ausgerechnet. Da passierte mir das Unglück mit der Vase. Ich wusste keinen anderen Ausweg, als eine alte Brosche von mir zu versetzen, eine Korallengemme. Von dem Erlös ließ ich mich frisieren. Sie werden es nicht verstehen. Ich wollte noch einmal für ein paar Stunden jung sein. Jung und glücklich, wie ich es früher gewesen bin. Glücklich? Ich wollte vergessen, dass ich eine alte Frau bin. Und ich vergaß es, bis ich im Café den alten Schuller traf. Er ist arm wie ich und lebt draußen im Waldfrieden. Aber er ist glücklich. Dann kam die Geschichte mit dem Mantel. Ich hatte hässliche Gedanken. Ich dachte, dass Schuller vielleicht... Nein, ich schäme mich, es zu sagen. Es war nur meine Verwirrung, die mich fantasieren ließ und die mich zum Waldfrieden führte. So, jetzt wissen Sie alles. Sie werden mich verachten, ich weiß, weil ich arm bin. Aber das ist mir jetzt gleichgültig. Eine schöne Geschichte, eine rührende Geschichte. Sie können sich nicht beklagen, dass ich Sie nicht geduldig angehört hätte. Sie waren damals im Kriege sehr freundlich zu mir, aber jetzt kann ich keine Rücksicht mehr nehmen. Ich mache Ihnen ein Angebot. Es ist das Äußerste, was ich tun kann. Wenn Sie freiwillig den Mantel herausgeben und innerhalb einer Stunde diesen Ort verlassen, betrachte ich die Affäre als erledigt. Im anderen Fall tut es mir leid, die Polizei benachrichtigen zu müssen. Ich habe Sie nicht verstanden, Herr Borghorst. Mich interessiert nicht Ihre Lebensgeschichte, mich interessiert der Mantel. Sie haben kein Recht, mich zu beleidigen. Ich habe den Mantel nicht. Ihre Beteuerungen sind nicht sehr glaubhaft, Frau Altendorf. Sie vergessen, wie Sie mich belogen haben. Warum soll ich Ihnen glauben, dass Sie den Mantel nicht zusammen mit Ihrem Komplizen versetzt haben, wenn alle Ihre Erzählungen von der Geschäftsreise nach Mailand und den vorausgesandten Koffern sich als Lügen erwiesen haben? Jetzt verstehe ich Sie. Ich verstehe Sie sogar sehr gut, Herr Borghorst. Wer arm ist, dem ist alles zuzutrauen, nicht wahr? Es ist sehr einfach, so zu denken. Aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe alles bezahlt. Und wenn sich der Mantel nicht wieder findet, dann bin ich bereit, ihn in die verlorene Summe ratenweise zurückzuzahlen. Mehr kann ich nicht tun. Im Übrigen werde ich jetzt abreisen. Es dürfte Ihnen auch keine andere Wahl bleiben. Die Aufforderung der Direktion, das Hotel sofort zu verlassen, werden Sie auf Ihrem Zimmer vorfinden. Aus diesem Grunde bedauern wir außerordentlich, Sie auffordern zu müssen, unser Haus umgehend zu verlassen. Sie werden gebeten, jegliches Aufsehen zu vermeiden. Ihr Gepäck wird Ihnen zum Ausgang Parkseite gebracht werden. Ausgang Parkseite gebracht. Ja? Gnädige Frau. Fräulein Schrösander. Ich bin durch den Garten gekommen. Niemand hat mich gesehen. Sie können es mir glauben. Aber was ist geschehen? Ich muss Sie warnen, gnädige Frau. Wenn Sie bis heute Abend nicht zurückgekommen sind, werden die anderen die Polizei benachrichtigen. Ich kann es nicht mehr verhindern. Ich habe Ihnen gesagt... Ja, ich weiß. Herr Schüller hat mir alles erzählt. Es war sehr lieb von Ihnen, ja? Bitte verzeihen Sie, wenn ich ein wenig nervös bin. Ich... Oh, Sie sind schon beim Packen, gnädige Frau. Sie kommen jetzt zurück, nicht wahr? Darf ich Sie begleiten? Nein, ich gehe nicht ins Waldfrieden, Fräulein Schrösander. Ich reise ab. Sie kommen nicht mehr ins Waldfrieden? Aber das geht doch nicht. Die Polizei wird nach Ihnen suchen. Ich fürchte, man wird mich nicht mehr aufnehmen im Waldfrieden. Sie irren sich. Es ist noch nicht zu spät. Ich habe ausdrücklich erklärt, Sie seien in ein paar Tagen zurück. Sie wissen nicht, was heute vorgefallen ist. Ich muss abreisen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Bitte glauben Sie mir, dass es mir sehr schwer fällt, nicht mehr ins Waldfrieden zurückzukönnen. Ich hätte gern noch einmal mit Ihnen gesprochen. Mit Ihnen und mit Herrn Schuller. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten, Fräulein Schrösander. Doch, unterbrechen Sie mich jetzt nicht. Es ist so. Sie hatten recht, mich zu warnen, Sie beide. Ich möchte gern noch einmal mit Ihnen durch den Park gehen, Fräulein Schrösander. Sie müssen mir noch einmal von Kudowa erzählen. Die Kurkapelle spielte und der Dirigent hatte weiße Handschuhe an. Mein Gott, wenn man erfährt, dass ich hier bin, was soll ich nur tun? Ich mache Ihnen die Tür zum Ankleideraum auf. Niemand wird Sie sehen, wenn Sie zur Treppe gehen. Und dann warten Sie bitte im Garten auf mich. Ich komme in ein paar Minuten. Sie können sich darauf verlassen. Ja. Herein. Verzeihen Sie, gnädige Frau, wenn ich so unangemeldet hier einbreche. Ich heiße Kleinknecht. Ja, bitte? Ich bin der Direktor dieses Hotels. Ach so. Das hätte ich mir denken können. Wie Sie sehen, bin ich schon beim Packen. Gnädige Frau, es ist uns ein schrecklicher Irrtum unterlaufen. Ich bedauere aufs Höchste, dass durch ungerechtfertigte Angaben von Seiten des Herrn Dr. Borghorst die Direktion sich zu einem Schritt hat hinreißen lassen, der wirklich unverzeihlich ist. Ich verstehe Sie nicht. Was ist denn geschehen? Das Café hat angerufen. Der Mantel ist gefunden. Er ist gefunden? Oh, das freut mich. Es ist alles ein Missverständnis gewesen, nicht wahr? Die Garderobiere hatte den Mantel besonders gut weggehängt, in den Schrank hinter der Garderobe, unglücklicherweise ohne ihre Kollegin zu informieren. Es hat sich alles aufgeklärt. Das ist schön. Ich danke Ihnen für diese Nachricht. Dankeschön. Bitte glauben Sie mir, dass es uns wirklich sehr peinlich ist. Sie verstehen den Ruf unseres Hotels. Wenn Sie uns die Ehre erweisen würden, für ein paar Tage noch unser Gast zu sein, in diesem Appartement, selbstverständlich ohne jede Bezahlung. Danke. Ich reise. Herr Borghorst wird seinen Fehler bereuen, ich weiß es. Oh, ich denke nicht an Herrn Borghorst, wenn ich Ihr Angebot ablehne, Herr Direktor. Ich denke an einen alten Mann, einen Sänger. Vielleicht haben Sie seinen Namen einmal gehört. Er heißt Schuller. Er war unter dem Namen Enrico Petroni berühmt. Und jetzt möchte ich gehen. Aber gnädige Frau, verstehen Sie mich doch. Wir möchten nicht, dass Sie mit einem Gefühl der Verbitterung an unser Haus zurückdenken. Verbitterung? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich war sehr glücklich hier. So glücklich wie seit langem nicht. Und ich habe viel gelernt. Es war mein freier Entschluss, noch einmal 3 Tage so zu leben wie früher. Jetzt will ich nicht mehr. Nie mehr. Der Traum ist zu Ende. Er war schön, aber ein Irrtum. Dann will ich Ihnen einen anderen Vorschlag machen, gnädige Frau. Einen sehr weitgehenden Vorschlag. Die Direktion bietet Ihnen an, Ihren ganzen Aufenthalt hier 8 Wochen, nicht wahr? In unserem Hause zu verbringen. Es wird Sie keinen Franken kosten. Oh, danke, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Aber ich sagte Ihnen doch schon, es ist zu spät. Gestern hätte mich Ihr Angebot noch glücklich gemacht. Aber heute? Würden Sie mir bitte die Tür öffnen? Heute weiß ich, dass ich nicht mehr will. Darf ich Ihnen meinen Wagen zur Verfügung stellen, gnädige Frau? Danke. Ich gehe zu Fuß. Der Weg zum Bahnhof ist ziemlich weit. Ich gehe nicht zum Bahnhof. Ich gehe ins Waldfrieden. Aber meine Koffer lassen Sie bitte dorthin bringen. Und dann holen Sie bitte eine Bekannte von mir ab. Sie wartet im Garten auf mich. Und fahren Sie sie zum Waldfrieden. Dankeschön. Die Tasche trage ich selbst. Gnädige Frau, ich bin glücklich, dass Sie wieder bei uns sind. Werden Sie nach dem Abendessen zu mir kommen? Ich möchte Ihnen ein paar alte Platten von mir vorspielen. Platten von Enrico Petroni. Morgen Abend, Herr Schuller. Heute bin ich mit Fräulein Chrysander verabredet. Wir wollen einen Spaziergang machen durch den Park. Vielleicht finden wir dieses Mal den Pfad, der an dem kleinen Pavillon vorbei zum See führt. Damals sind wir ihn oft gegangen. 1913, Herr Schuller, als Sie in der Opera in Paris den Tamino sangen. Alte Frau im Grand Hotel von Walter Jens. Es sprachen Lina Carstens, Else Brückner, Annemarie Jung, Ernst Sladek, Kurt Stieler, Wilhelm Kürten und viele andere. Regie Friedrich Karl Kobbe. Produktion Südwestfunk, Bayerischer Rundfunk und Radio Bremen 1953.